Ich hasse Freizeit. Ja. Okay. Möglichkeit. Papa? Ja, was hast du noch? Ah, nee. Das ist nicht so, wo geht das ab? Wir haben auch so 30 Minuten Zeit. Ich muss noch was machen, was Hugo. Thank you. Sieht ein bisschen anders aus als das, was wir gewohnt sind, ja, ne? Aus Deutschland. Ich finde es in Ordnung. Das Gebäude ist fast 1000 Jahre alt, laut diesem Schild da. Hier steht aus dem Jahr 1904. Engpass hier